Und da war doch nicht so viel zu verstehen. Es war eine klare Sache, nicht? Was für ein Schwätzer er ist. Wer? Pulver? Nein, Ihr Freund Rasumichin. Sie haben es gut, Herr Samjotow. Zu den angenehmsten Orten zollfreien Eintritt. Wer hat Ihnen denn soeben den Champagner spendiert? Wir haben ein wenig getrunken. Und Sie sagen spendiert. Ein kleines Honorar? Sie ziehen eben aus allem Nutzen. Raskolnikow lachte. Hat nichts zu sagen, mein guter Mann, hat nichts zu sagen, fügte er hinzu und schlug Samjotow auf die Schulter. Ich meine es aber nicht böse, sondern in aller Freundschaft, nur so als Spielerei. Wie der Anstreicher Nikolai sagte, als er sich mit Dimitri schlug. Wissen Sie, damals die Sache mit der Alten? Woher wissen Sie das? Ich weiß vielleicht mehr als Sie. Wie sonderbar Sie sind. Wahrscheinlich sind Sie noch sehr krank. Es war unvorsichtig, von Ihnen auszugehen. Erscheine ich Ihnen sonderbar? Ja. Was lesen Sie da? Zeitung? Ich lese Zeitung. Es wird viel von Feuersbrünsten berichtet. Nein, ich lese nicht über Feuersbrünste. Hier blickte er Samjotow rätselhaft an. Ein spöttisches Lächeln spielte wieder um seine Lippen. Nein, ich las nicht über Feuersbrünste, fuhr er fort und zwinkerte Samjotow zu. Gestehen Sie nur, lieber junger Mann, dass Sie furchtbar gern wissen möchten, was ich gelesen habe. Ich will es gar nicht wissen. Ich habe bloß so gefragt. Darf man denn nicht fragen? Was haben Sie nur immer? Hören Sie, Sie sind doch ein gebildeter, belesener Mensch. Ich habe 6 Klassen Gymnasium, antwortete Samjotow mit einiger Würde. 6 Klassen? Ach du, mein kleiner Spatz, mit einem Scheitel und Ringen. Ein reicher Mann? Nein, welch ein lieber Junge. Hier brach Raskolnikow in ein nervöses Lachen aus und lachte Samjotow direkt ins Gesicht. Der fuhr zurück und war, wie es schien, nicht gerade gekränkt, aber doch sehr verwundert. »Nein, wie sonderbar Sie sind«, wiederholte Samjotow sehr ernst. »Ich vermute, Sie fantasieren noch immer.« »Ich fantasiere? Das faselst du, mein Spätzchen. Also ich sei sonderbar. Nun, aber ich errege doch Ihre Neugier, nicht wahr?« »Ja, Sie erregen meine Neugier.« »Soll ich Ihnen also sagen, was ich gelesen, was ich gesucht habe? Sehen Sie doch, wie viele Nummern ich mir bringen ließ. Erscheint das nicht verdächtig?« »Also sagen Sie es mir.«